Kundgabe 6296. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.06.1955. Trägheit im Denken. Je mehr die Welt den Menschen fesselt, desto gleichgültiger ist ihm die Wahrheit. Desto weniger begehrt er sie. Und er nimmt gedankenlos alles an, was ihm als Wahrheit unterbreitet wird. Oder er lehnt gedankenlos alles ab, denn sein Herz verlangt nicht danach, die Wahrheit zu erfahren. Und wieder sehet ihr daher in der Welt eine große Gefahr für eure Seele. Denn ohne Wahrheit lebet ihr nicht zweckentsprechend. Ihr wisset überhaupt nicht um Sinn und Zweck eures Erdenlebens, weil ihr keine rechte Erklärung erhaltet und ihr lebet daher auch nicht bewusst, sondern immer nur den irdischen Gütern nachjagend, von denen ihr aber doch wisset, dass sie vergänglich sind, dass ihr nichts mitnehmen könnet, so wie euer Erdenleben beendet ist. Aber ihr glaubet auch nicht an ein Weiterleben nach dem Tode, wieder deshalb, weil es euch gleichgültig ist, weil ihr nichts darüber wissen wollet und weil ihr durch diese eure Gleichgültigkeit auch niemals zur inneren Überzeugung gelangen könnet, dass das Leben nicht aus ist mit eurem Leibestode. Es würden Gottes Diener auf Erden weit mehr Annahmebereitschaft finden, wenn das Verlangen nach der Wahrheit im Mitmenschen vorhanden wäre. Doch alles andere interessiert sie mehr als das Wichtigste. Rechte Erkenntnis zu gewinnen und dieser Erkenntnis gemäß nun das Erdenleben zu führen. Und darum ist alles zu verurteilen, was in den Menschen die Gleichgültigkeit erhöht. Es ist zu verurteilen, wenn ihnen gelehrt wird, dass sie nicht darüber nachzudenken brauchten, was von ihnen zu glauben gefordert wird. Dass sie nur das annehmen dürfen, was ihnen von bestimmter Seite geboten wird. Und dass sie jeglicher Verantwortung enthoben seien, solange sie sich angeblichen Vertretern Gottes anvertrauen und unterordnen. Alle solchen Lehren tragen dazu bei, den Menschen zur Trägheit im Denken zu verführen. Sie tragen dazu bei, andere Menschen für sich denken zu lassen und sich selbst unverantwortlich zu fühlen. Und so wie nicht ein Liebewirken das Denken eines solchen Menschen wandelt, bleibt er bis zum Ende seines Lebens unwissend und im Irrtum verstrickt. Doch nur die Wahrheit führe zu Gott. Also ist er auch noch sehr weit von Gott entfernt, wenn er abscheidet von der Erde. Wäre das Verlangen nach der Wahrheit mehr anzutreffen unter den Menschen, es wäre wahrlich nicht eine so große geistige Finsternis unter ihnen, denn ihr Denken würde recht gelenkt werden als Folge des Verlangens nach der Wahrheit. Und ein recht denkender Mensch lebt nun auch dem Willen Gottes gemäß und kommt ihm dadurch immer näher. Die Menschen aber wollen nur über irdisches ihr Wissen erweitern, weil geistiges Wissen ihnen keinen irdischen Erfolg bringt. Durch irdisches Wissen aber sie ihr körperliches Wohlleben verbessern können und sie darum auch für alles andere sich verschließen, selbst wenn es ihnen als besondere Gnadengabe angeboten wird. Und darum bleibt die Erde in Finsternis gehüllt, denn das Licht bricht sich nur dort Bahn, wo es begehrt wird, niemals aber dort, wo ihm sein Leuchten verwehrt ist. Amen.